Es ist bei Hof nicht Mode, zu lernen aus dem Tode. Seit 1000 Jahren stets dasselbe Spiel. Sie geben Audienzen, verschieben Landesgrenzen. Seit 1000 Jahren stets dasselbe Ziel. Sie wollen Ruhm, sie wollen Orden. Sie wollen Land und wollen Gold. Und sagen, wenn vorbei das Morden. Agaudi war's und Gott gewollt. Sie stehen da im alten Sumpf und warten auf mein Kriegsgericht. Sie stehen und pudern sich den Kopf. Ach, unterschreib ich. Sie nicht beerben, will nicht wie sie verderben, wie faules Amt auf einem Thron aus Elfenbein, nicht Armut und Schikanen für meine Untertanen. Ich will ein König nicht des Krieges sein. Zur Fahne singen die Soldaten, die ganze Welt ein Kriegsgebiet. Wer desertiert, hat uns verraten. Seit 1000 Jahren dasselbe Lied. Sie stehen da im alten Zopf und warten auf mein Kriegsgericht. Sie stehen und pudern sich den Kopf. Ach, unterschreib ich oder nicht? König schöner Künste und nicht der Feuersbrünste. Ein jeder Krieg, ein Krieg nur der Vergangenheit. Ich will nicht Leben rauben, ihr könnt's dem König glauben. So tret ich vor mein Volk und schwör's mit Eigenheit. Ich will nicht, dass sie Waffen schmieden und muss mit Kummer im Gesicht entscheiden über Krieg und Frieden. Unterschreib ich oder nicht? Ach, unterschreib ich oder nicht?